der Weisheit. Vor langer, langer Zeit, als die Welt noch jung war, meinten die Götter, dass es sehr schlecht wäre, wenn die Menschen die wirkliche Weisheit finden könnten, bevor sie ausreichend reif genug dafür seien. Kaum hatte es nämlich die ersten Menschen gegeben, hatte es auch die ersten Verbrechen und Kriege gegeben. Also entschieden die Götter, die wirkliche Weisheit an einem ganz sicheren Ort zu verstecken, damit die Menschen sie so lange nicht fänden, bis sie reif genug wären, verantwortungsvoll damit umzugehen, statt die Weisheit für noch schlimmere Verbrechen und noch verheerendere Kriege zu benutzen. Sie wussten aber nicht, wo es einen Ort gäbe, der sicher vor den Menschen wäre. Einer schlug vor, die wirkliche Weisheit im dichtesten Urwald zu verstecken. Aber die anderen sagten, dass die Menschen dort sicher als erstes suchen würden. Ein anderer hatte den Einfall, die Weisheit in der trockensten Wüste zu verbergen. Aber sie sahen ein, dass der Mensch auch die trockensten Wüsten bald durchqueren würde und die Weisheit dabei zufällig finden könnte. Ein dritter meinte, auf den höchsten Bergen der Welt müsste die Weisheit sicher sein. Aber die anderen lachten und sagten, wenn der Mensch erst in den tiefsten Urwald eingedrungen ist und die trockensten Wüsten durchquert hat, dann würde er sich auch bald in die höchsten Berge aufmachen, um die Weisheit dort zu suchen. Ein anderer schlug vor, die Weisheit ins Meer zu bringen, die Korallen sie überwuchern und so den Blicken der Menschen für lange Zeit entziehen konnten. Aber auch dort sahen viele die Gefahr, dass die Menschen die Weisheit zu früh finden würden. Auch die tiefsten Stellen der Meere waren nicht lange genug sicher vor den Menschen. Also wo auf der Welt konnten sie die Weisheit sicher lagern, bis sie gebraucht wurde? Schließlich äußerte sich der Weiseste unter ihnen und schlug vor, die Weisheit dort zu verstecken, wo die Menschen als letztes suchen würden. In sich selbst. Die anderen waren begeistert, denn in sich würden die Menschen erst nach der Weisheit suchen, wenn sie alle anderen Orte schon vergeblich besucht hatten und schließlich reif genug wären, mit der wirklichen Weisheit umzugehen. Und so liegt die wirkliche Weisheit noch heute in den Menschen versteckt und wartet darauf, dass wir reif genug für sie werden.